das war er, Teil 1 unseres großen Jahresrückblickes. Seid auf jeden Fall mit dabei. In Teil 2 reden Bernie, Mara und ich noch über Ubisoft und über andere große Titel, die in der zweiten Jahreshälfte erschienen sind. Das wird auf jeden Fall sehr spannend und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Für alle, die bei YouTube jetzt gerade mithören, gerne einen Daumen nach oben lassen und konstruktive Kritik, wenn ihr was anzumerken habt oder wenn es euch einfach nur super duper awesome gefallen hat. Und ja, klar, wenn es euch gefallen hat, natürlich auch ein Abo. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.